Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Radio nach Jazz heute mit Encontros, Begegnungen, improvisierte Musik der anderen Amerikas. Bill Laswell, Imaginary Cuba. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. A base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo, Guantánamo, a base de Guantánamo.

esquimós. Ainda bem que há esquimós. Que faria da vida se esquimós não houvera? Se esquimós fossem nós, que faria da vida sem ter esquimós à espera? Ainda bem, os esquimós são mais frios do que nós, provavelmente. Quando levantam a voz, estão zangados ou contentes, ou apenas aquecer para não tremer. Ainda bem, esquimosa, ainda bem, esquimosa, são de pelo por fora e por dentro de espera, como nós, sem ser nós, que faria da hora sentir esquimós à espera. Ainda bem, esquimós são mais frios do que nós, provavelmente. Quando levantam a voz, estão zangados ou contentes, ou apenas aquecer para não tremer. Ainda bem, esquimosa, tem gelo fresquíssimo e pois shampoo trescível. Tem o ser lá, o estar lá, onde o gelo é fresquíssimo e o podre incrível. Ainda bem, esquimós são mais frios do que nós, provavelmente. Quando levantam a voz, estão zangados ou contentes, ou apenas aquecer para não tremer. Thank you. Das war noch einmal die brasilianische Gruppe Wakchi mit Marco Antonio Guimarães, der diese Recycling-Instrumente für seine Gruppe entworfen, erfunden und gebaut hat. Trilobita hieß das Stück. Die dritte Stunde der Radionacht Jazz begann mit Chacon und Daniel von Bill Laswell aus seinem Album Imaginary Cuba. Danach folgte Caetano Veloso mit A Base de Guantanamo. Und Amelia Mouget sang aus ihrem Album Taco Taco den Song Inda Bem Que Eskimos. Wakchi, wie gesagt, und vergessen habe ich Gustavo Santaolalla mit seinem Stück Iguazu, das schon in vielen Filmen, vor allem von seinem Freund Alejandro Iñárritu, Verwendung fand. Das hier ist auch Musik aus Kuba von Miguel Ángel Díaz aus seinem Album Echo Mingua. Radio nach Jazz im Deutschlandfunk. Antigamente havia grande escola cartola com sucesso de mangueira. Mas hoje o silêncio é profundo e por nada neste mundo eu consigo ouvir mangueira. Nada que vengo soltando chispas, yo vengo echando candela y vengo como la avispa que pica y luego envenena. Estoy que no creo en nadie, pues yo no quiero disgusto. Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Lo mismo bailo una conga que también bailo un soncito. En cuestiones amorosas yo guardo mi secretico. En cuestiones amorosas yo guardo mi secretico. Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candela. Pero candela, candela, y que me quema. No, no, candela, mi china minera me quema. Das waren zwei Kostproben aus den hervorragenden Compilations des französischen Labels Frémaux, das sich besonders um historische Shellac-Aufnahmen kümmert. Samba heißt ein Doppelalbum, das die Jahre 1917 bis 1947 umspannt. Wir hörten die Gruppe Quatro Asa e um Coringa aus dem Samba-Sampler von Frémaux. Und zuletzt Ruben González mit Soltando Chispas aus Kuba 1923 bis 1995. Dazwischen Ibrahim Ferrer, unverkennbar vom Buena Vista Social Club, zusammen mit dem Gitarristen Ray Kuda und Steve Berrios ganz alleine Talking to Myself. Er redete mit sich selbst und seinen Trommeln, zu finden auf dem Album First World. Jetzt kommt noch Gonzaguinha mit Azabranca. Gonzaguinha, der Sohn des berühmten Luis Gonzaga, der die Hymne Azabranca komponiert hat, ein im ganzen Nordosten Brasiliens bekanntes Lied. Brazil Classics Volume 3, Foro, auf dem Label Luaca Bob von David Byrne. Und jetzt noch Begin, eine Musik aus der französischen Karibik, Naomi, vom Orchestre Typique Martiniquais unter der Leitung von Eugène Delouche.